Dialoge, Seite 100. Eine Verfassung muss ganz fertig aus dem Kopfe eines einzigen Mannes hervorgehen, oder sie ist ein zum Nichts verurteiltes Werk. Fehlt ihr die innere Einheitlichkeit, der Zusammenhang ihrer einzelnen Teile, der praktische Wert, so wird sie unvermeidlich das Gepräge aller fehlerhaften Ansichten an sich tragen, die bei ihrer Auffassung sich Geltung verschafften. Noch einmal, eine Verfassung kann nur das Werk eines einzigen sein. Niemals war es anders.